deine Zeit war noch nicht um, deine Tage nicht gezählt. Du standest treu an unserer Seite und warst für alles auserwählt. Wir werden dich niemals vergessen, stehen wir auch noch so oft am Grab. Wir werden immer an dich denken, deine Worte, die du uns gabst. Dein Weg war hart und schwer, er war ungerecht und lang. Wir alle wollten so viel mehr, und es zerriss uns der Freiheitsdrang. Wir kannten keine Grenzen, haben die Nacht zum Tag gesoffen und voller Selbstbewusstsein glänzend haben wir uns leider übertroffen. Und bist bei jedem Kampf dabei, in jedem Krieg, in jeder Schlacht. Hast deinen Platz nun eingenommen in Valhalla bei deinen Ahnen. Nur für dich ist dieses Lied dein Grab geschmückt mit unseren Fahnen. Für uns ist es die Trauer, doch für dich ist es dein Sieg. Es fällt uns schwer wieder zu lachen, weil du nicht mehr bei uns bist. Doch es kommt schon bald der Tag und wir werden uns wiedersehen vor Valhallas Pforten gemeinsam unsere Wege weitergehen. Genau, irgendwann sehen wir uns wieder und dann saufen wir gemeinsam und singen unsere Lieder. Doch ich wünsch dir alles gut, egal wo du nun bist. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute und weißt du noch, wie alles anfing? Unser erster Streit, unsere erste Flasche Bier. Wir haben Schmerz und Glück geteilt. Über viele Jahre hinweg waren wir immer füreinander da. Du warst wie ein großer Bruder, ein Freund und Kamerad. Leider trifft es noch die Falschen und die Besten müssen gehen. Auch ich werde bald aufsteigen für ein hoffentliches Wiedersehen. Doch bis es wirklich so weit ist, ist es ein langer, langer Weg zu gehen. Ich spüre dich tief in meinem Herzen und ich weiß, du kannst uns verstehen. Weiß ich genau, irgendwann sehen wir uns wieder und dann saufen wir gemeinsam und wünschen dir von Herzen alles Gute.